Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Wenn Sie zu den treuen Hörspielfans gehören, dann ist Ihnen sicher nicht am vergangenen Sonntag die Geschichte um das Mädchen Yong Pom entgangen. Ich bin ein Cyborg, aber das macht nichts, nach dem gleichnamigen koreanischen Spielfilm. Das Mädchen Yong Pom, das sich weigerte zu sprechen und zu essen, weil es eben ein Mensch-Maschine-Wesen braucht und war, braucht dadurch keine normale Nahrung. Es braucht Energie und bekommt die beispielsweise, wenn es an Batterien lutscht. Yong Pom war traumatisiert. Um zu leben, hat sie sich in ein gedankliches System begeben und Rituale geschaffen, die sich aber eben gegen sie selbst wandten. Ein Freund konnte ihr aus dieser Situation heraushelfen. Heraushelfen wollte man auch Christiane F., sie von den Drogen fernhalten, ihr ein neues, ein anderes Leben ohne Sucht ermöglichen. Heute und an den kommenden zwei Sonntagen werden Sie die Geschichte der Christiane F. hören, eine Produktion, die vor 30 Jahren im RIAS Hörspiel gesendet wurde. Ihre Geschichte wurde spektakulär, als im Jahre 1978 das gleichnamige Buch nach Tonbandprotokollen erschien und im Jahre 1981 der Spielfilm »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« in die Kinos kam. Christiane F., »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« ist eine Dokumentation und kein fiktives Hörspiel. Die Journalisten Kai Herrmann und Horst Rieck recherchierten 1977-78 für die Zeitschrift Stern in der Berliner Drogenszene. Sie nahmen an einem Gerichtsprozess teil und lernten die Zeugin Christiane F. kennen, ein Mädchen, das mit 12 Jahren erstmals Drogen nahm und mit 14 Jahren heroinabhängig wurde. Das Geld für die Drogen beschaffte sie sich unter anderem durch Prostitution. Ein Jahr nachdem die Tonbandprotokolle vorlagen, gab es 1979 ein Treffen mit dem Regisseur und Leiter der Wortproduktion im RIAS Berlin, Jörg Jannings, der Christiane F. nach ihren Vorstellungen über eine drogenfreie Zukunft befragte. Sie war inzwischen von ihrer Mutter weg von Berlin aufs Land gebracht worden und wollte eine Buchhändlerlehre beginnen. Im Verlauf der dreiteiligen Dokumentation kommt dann auch Christianes Mutter zu Wort. Dass die Realität uns, die Programmmacher, einholt, hätten wir so nicht gedacht und traurig ist es allemal, denn als die Dokumentation zur Wiederholung geplant wurde, gab es keine Kenntnis von Christianes Rückfall in ihr früheres Drogenleben. Seit einem Monat wird wieder über die prominente Drogenabhängige, die alte Freunde aufsucht, berichtet. Sie ist heute 46 Jahre alt und hat einen Sohn, der ihr kürzlich vom Jugendamt entzogen wurde. Die vor 30 Jahren begonnene Buchhändlerlehre hatte sie sehr schnell abgebrochen. Sie tourte mit Freunden durch die USA, trat als Sängerin auf und wirkte in Spielfilmen mit. Sie lebte mehrere Jahre in Griechenland und bei einem Verlegerpaar in der Schweiz, wo sie unter anderem mit Friedrich Dürrenmatt und Federico Fellini bekannt wurde. Finanzieren konnte sie ihr Leben zum Teil über die Buchtantiemen, die Protokolle wurden über 2 Millionen Mal verkauft, und über die Rechte an der Verfilmung ihrer Geschichte. Die letzten Jahre wieder in Berlin hatte sie sich um ihr Kind gekümmert und war immer noch in einem Methadon-Programm, das Heroinabhängigen den Ausstieg aus der Droge erleichtern soll. Wir fragen uns, weshalb jemand, der so viele Möglichkeiten bekam, der Interesse weckte und Zuwendung erfuhr, wieder gescheitert ist. Weshalb Christiane F., die viele Jahre im wörtlichen Sinn druckfrei gelebt hat, wieder in ein zerstörendes Leben zurückkehrte. Dass eine Abhängigkeit ein Leben lang bestehen bleibt, weiß man beispielsweise von alkoholkranken Menschen. Es sind aber nicht allein die Substanzen, die ihre Wirkung tun und abhängig halten. Es gibt Suchtmuster, die durchbrochen werden müssen, und das gelingt eigentlich nur mit professioneller Hilfe. Aber was tun, wenn, wie kürzlich in der Tagespresse veröffentlicht, jeder 4. Einwohner der Hauptstadt alkohol-, Drogen- oder medikamentenabhängig sein soll? Ist es dann nur das Problem von Individuen? Wird süchtig sein zur Normalität in unserer Gesellschaft? Die Verlierer dieser Entwicklung kennt man. Wenn es Verlierer gibt, dann gibt es eigentlich auch Gewinner. Wer sind die Gewinner? Alkohol und Drogen bekommt man heute flächendeckend und harte Drogen kosten ein Taschengeld. Das war vor 30 Jahren anders. Mittlerweile werden Gewinne aus Drogengeschäften in seriöse Projekte investiert, damit legalisiert. Und das passiert international. Die Dealer sind dann nicht mehr nur die heimlichen Eckensteher. Es gibt perfekt organisierte Banden, perfekt organisierte Unternehmen bis hin zu Drogenkartellen, ein Wirtschaftszweig mit Milliardenumsätzen. Hören wir jetzt also den ersten Teil, Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Der Regisseur Jörg Jannings gibt eine kurze Einführung zur Produktion. Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Dokumentarbericht in drei Teilen aus der Berliner Drogenszene, nach den Tonbandprotokollen des gleichnamigen Buches von Horst Rieck und Kai Herrmann. Im Jahr 1978 erschien das Buch »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« von Horst Rieck und Kai Herrmann. Die Tonbandprotokolle, nach denen das Buch geschrieben wurde, waren für uns das Arbeitsmaterial, aus dem wir unsere Sendung neu zusammengestellt haben. Ergänzt wurde dieses Material durch ein Gespräch, das ich im Oktober und November 1979, also ein Jahr nach Erscheinen des Buches, mit Christiane F. führte. Als Gedächtnisstütze für die Autoren gedacht, sind die verwendeten Tonbandprotokolle technisch von unterschiedlicher Qualität. Der Dokumentarbericht Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, zeichnet Stationen aus dem Leben der Christiane F. nach, versucht, sie zu entschlüsseln und versucht auch mit einer über die drei Folgen dieser Sendung verteilten Bestandsaufnahme einen vorläufigen Ausblick zu geben. Mit 6 Jahren kommt Christiane F. nach Berlin, mit 12 in einem evangelischen Jugendheim zum Haschisch, mit 13 in einer Berliner Diskothek zum Heroin. Sie geht morgens zur Schule und nachmittags auf den Babystrich am Bahnhof Zoo. Es war der einzige Weg, Geld für die Droge zu beschaffen. Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Erster Teil. Ich bin erst in Kreuzberg zur Schule gegangen. Da kam ich also in eine Klasse und ich war damals so, dass ich mir viel gefallen lassen habe von Mitschülern. Also ich habe unheimliche Angst vor meinen Mitschülern gehabt. Ich kannte die nicht. Die haben auch irgendwie, ich habe Angst gehabt, sie mit zu mir nach Hause zu bringen. Und ich selber durfte und wollte auch nicht weg, weil ich mich eben noch nicht so auskannte in Berlin. Es hat mir einfach noch keiner geholfen. Mein Vater war den ganzen Tag zu Hause, weil er noch keine Arbeit hatte. Und meine Mutter, die arbeitete schon. Ne? Die ist 3 Wochen früher nach Berlin. Und dann bin ich nach der Schule immer rausgekommen. Da musste ich mit dem Hund runter. Wir hatten damals noch eine Dogge. Es war zu der Zeit unser einziges Haustier. Der ich also unheimlich gern gehabt. Der Hund schlief abends an meinem Bett. Und der hat auch so gut wie er immer konnte, wenn es Schläge gab, war er dazwischen. Und hat mein Vater nicht einmal versucht, dem mit seinem Maul seinen Arm festzuhalten. Ne? Was er sich nachher aber nicht mehr gewagt hat, weil er auch Angst vor meinem Vater hatte. Und bin ich einen Tag nach Hause gekommen und da sollte ich Häuser machen. Die sollten 6 Kästchen breit sein, 4 hoch und in einem Abstand von 2 Kästchen das nächste. 3 nebeneinander. Und darunter sollte ich ein Auto malen, alles mit verschiedenen Farben. Und da habe ich das, und da setzt mein Vater sich zu mich. Und ich hätte es vorher alleine gekonnt, ohne weiteres, ja. Aber nachdem mein Vater sich hinsetzte und da sollte ich ihm erklären, was ich machen sollte. Und da habe ich plötzlich Angst gekriegt und wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Und mittlerweile wusste er aber schon Bescheid, was ich machen sollte, aber auch nicht so genau, ja. Und dann sagt er, also brüllte mich an, wo ich das Kästchen, an welchem Kästchen ich anfangen muss, das neue Haus zu malen. Eins hatte ich ja schon ganz alleine gemacht, ne. Und dann fing ich an, dass ich angefangen habe zu raten, ja, dass ich gesagt habe, hier, und wenn es falsch war, habe ich gleich eine runtergekriegt, ne. Und dann hat er mir eben den Hintern so versohlt, dass man mir richtig die Haut vom Hintern abziehen konnte, ja. Wir hatten zu der Zeit, es war eine riesen Wohnung, eine 6-Zimmer-Wohnung, von denen aber bloß 3 eingerichtet waren. Unser eigenes Zimmer, da standen nur unsere Betten drin, dieser Küchenschrank, und das Badezimmer eben. Und das Schlafzimmer meiner Eltern und eben ein spärlich eigentliches Wohnzimmer. Und der Rest war eigentlich leer, ja. Da bin ich danach mit das Fahrrad gefahren, weil ich Angst hatte, runterzugehen, weil da manchmal Jungs waren, die meine Schwester einfach verkloppt haben und so. Und Das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Ich bin vom Land gekommen, wo man jeden kennt, ja. Und wo man seine Freunde ganz genau kennt, und die, mit denen wir sowas nie gemacht haben, wo sich untereinander niemand geschlagen hat, ja. Und plötzlich komme ich dann runter und dann nimmt man mir gleich mein Fahrrad mit weg und fährt es zu Platten und ich kriege dann zu Hause wieder den Arsch voll dafür, ja. Und deshalb bin ich nicht so gerne runtergegangen und schon gar nicht in diese Schule, ne. Da waren immer so große Mädchen, sie kamen jedenfalls groß vor, die waren vielleicht erst 11 oder so, aber die haben auf uns aufgepasst immer, ne. Und vor allem hatte ich auch einen urischen Horror, ja, weil sie die, da waren eben ein paar Jungs und Mädchen, die waren unheimlich frech und ich konnte es überhaupt nicht verstehen, ne. Die haben sie gereizt und sind mit ihnen in der Klasse rumgerannt, so, dass die, so ganz normal, ne. Also für mich war es damals nicht normal, dass, wenn, dass ich trotzdem, obwohl man mir einen Befehl gegeben hat, dass ich mich hinsetzen soll, ja, und da sitzen bleiben soll, dass ich mir nie gewagt hätte, aufzustehen, ja, und das, also genau das Gegenteil zu tun, was mir das Mädchen sagt, ja, und dass dann immer noch ein paar Jungs einfach aufgestanden sind und gesagt, Edge, fang mich doch und so, ne, und das konnte ich dann überhaupt nicht, ne, und deshalb haben dann die ganzen Klassenkameraden zu mir gesagt, was ist das denn für eine und so, ja. Und ich war dann eben einfach so, dass ich mir eben halt alles gefallen lassen, ja. Weil ich sowas nicht kannte, als ich vom Land kam, dass ich da meine Freunde hatte und so. Und ich weiß nur, dass wir eigentlich meistens was ganz anderes gespielt haben, was es einfach in der Stadt nicht gibt. Wir sind nachmittags etwas weiter rausgefahren in so einen Wald. Da war eine Brücke mit Wasser. So ein kleiner Bach ging da lang und da haben wir stundenlang gespielt, haben uns da Häuser gebaut und so. Und niemand hat dem anderen was kaputt gemacht, ja. Und dann kam ich plötzlich da in einer Riesenstadt, in der jeder den anderen versucht, fertig zu machen. Und jedenfalls immer seine eigenen Vorteile daraus zu schinden, dass die nachmittags, dass ich dann später, bin ich ja auch nachmittags mal runtergegangen, mein Vater uns einfach runtergeschickt hat, weil er alleine sein wollte. Und dann bin ich eben runtergegangen und dass die eben dann auch immer darauf, dass die meistens vielleicht gespielt haben, der brutale Hauptmann, alle müssen unter dem sein und das tun, was der will. Da war eben ein etwas älterer und größerer Junge. Und der durfte dann alles sagen, weil er nämlich die neumodischste Wasserpistole hatte praktisch, ja. Und deshalb hat er also den Chef sein können da. Und niemand durfte ihm irgendwie näher kommen, dann hat er ihm eben eine geknallt, dann ist so ein Machtkampf da gewesen, dass eben jeder der Größte sein wollte. Und da bin ich nicht zurechtgekommen, ja. Und dann war ich auch sehr froh darüber, dass wir dann umgezogen sind. Da sind wir zur Gropiusstadt gezogen in Berlin, ist so ein Häuserviertel da, ne, mit Hochhäusern. Eine 2,5 Zimmerwohnung. Ich habe mit meiner Schwester, wir hatten keine Teppiche, nichts, sondern eben nur ein kleines dreckiges Sofa und einen Tisch und einen alten Fernseher und ein Radio. Und ich hatte in meinem Zimmer so ein Eisendoppelbett. Na, und da mein Vater eben was mal, wenn er mal eben gerade ausgerastet ist, ja, und dass er eben das Zimmer so weit zerwühlte, dass wir es dann in 5 Minuten aufräumen müssen, sonst gibt's was, ja. Ansonsten haben wir unsere ganzen Spielsachen. Wir hatten in unserem Zimmer einen Küchenschrank, der passte in unsere Einbauküche nicht rein. Da waren ja so einfache weiße Schränke drin. Und da hatten wir dann unsere Spielsachen, Stofftiere und, aber eben nicht so wie andere Kinder, ne, die Lego-Steine hatten und hier, was es alles für Kinder heute gibt, ne, um sich selbst ein bisschen dabei aufzubauen oder so, irgendwelche kleine Puzzlespiele oder so, ne, wo man das Lernen eben durch Spielen begreifen lernt, ne, durch Spielen. Das hatten wir ja nicht, wir hatten ein paar alte Stofftiere und so und vor allem Steine von unten nach oben genommen, die gut aussahen, mit denen man was machen konnte, so, ne, da wir eben damals eben mit noch ein bisschen mehr Fantasie spielen mussten, wie die anderen, die hatten da schon alles fertig für, ne, Autos und so. Und ich hatte eben bloß ein paar alte Puppen, noch so alte Porzellanpuppen, mit denen ich sowieso nicht gerne spielen mochte. Und da ist mir was Lebendiges echt lieber gewesen. Wir hatten einfach kein Geld. Meine Mutter, die musste eben sehen, wie sie mit ihren 1000 Mark da um die Runden kommt, mit 400 Mark Miete, Essen und was dazugehört. Und dann noch abends mal die Vorwürfe, dass eben dass eben kein Geld da ist, wie sie das machen täte, dass kein Geld da ist und das kann nicht so teuer sein. Und dass ich auch eine unheimliche Angst hatte, am Tisch mein Glas Milch aus Versehen umzuschmeißen. Je mehr ich aufpasse, das nicht umzuschmeißen, dann ist es umgefallen. Ne? Und da habe ich gleich ein Ding runtergekriegt, ne? wenn die Milch über den Tisch lief. Ja? Dass ich dann abends schon vom Essen über alleine, dass ich meinen Vater nachher schon gefragt habe, ganz lieb immer, ob er heute Abend weggeht. Ne? Also damit er bloß aus dem Haus ist, ja, dass ich mit meiner Schwester ein bisschen Ruhe habe. Ne? Zum Glück kann ich sagen, dass mein Vater eine Arbeit gefunden hat, dass er eben auch erst nach meiner Mutter nach Hause kam und dass ich so eben den ganzen Tag alleine zu Hause mit meiner Schwester. Ich bin ja eigentlich nur so ein Objekt gewesen für Emotionsausbrüche. Ob die nun freudig waren oder auch wütend, das blieb eigentlich gleich. Und ich habe da eigentlich bloß draus gelernt. Ne? Und dass meine Mutter eben damals, da hat sie wohl vielleicht einen Fehler gemacht, dass sie nämlich, da sie von meinem Vater unterdrückt worden ist, wollte sie, dass uns das nie passiert in unserem späteren Leben. Und hat zu uns gesagt, dass wenn uns einer anfasst, ja, wir sollen nie anfangen, wenn uns jemand blöd kommt. Die sollen nie den ersten Schlag austeilen. Aber wenn wir eine runterkriegen von so einem Jungs, weil ich ja öfters hochkam, ich eigentlich nicht so oft, aber meine Schwester ist nun so ein Typ da, wo manche eben immer seine Gewalten dran auslassen müssen und meine Schwester dann verprügelt hat und ich konnte nichts dagegen tun. Und da sagte meine Mutter dann auch, dann schlag so lange drauf, bis sie anerkannt haben, dass du auch was kannst, ja. Und wenn man noch so jung ist, dann erkennt man daraus nichts, sondern man tut das, was man gelernt kriegt. Und dann habe ich auch angefangen, dass ich nachher in der Schule dann plötzlich wie aus heiterem Himmel in einer Stunde irgendwas dazwischen rief, worüber die anderen gelacht haben. Und als ich gesehen habe, dass es ein Erfolg war, ja, dass ich eben, wenn ich zeige, dass ich hier die Größte bin, ja, dass ich dann auch von den anderen angesehen werde und nicht, wenn ich mich einfach so gebe, wie ich in Wirklichkeit bin, dass ich eben gemerkt habe, dass man damit in Berlin nicht weit kommt. Und dann habe ich auch, wenn mich jemand irgendwie blöd angemacht hat und mich verkloppen wollte, dass ich mich schon regelrecht darauf gefreut habe, den nach der Schule vor der Schule anzutreffen und ihm zu zeigen, was ich nämlich in Wirklichkeit kann, ja. Und da war ich also plötzlich ganz anders geworden. Ich war mittlerweile so schon 8 Jahre, als es losging, und 9 Jahre. Und dass ich dann aber auch nachher sogar meine Macht, meine Kraft, die ich dadurch gewonnen hatte, an meiner Schwester ausprobierte. Dass ich sie mit meiner Freundin einfach eingeschlossen habe in der Wohnung. Sie war nun das kleine Mädchen. Ich war die Mutter und meine Freundin war auch eine Mutter, wie mit Puppenwagen runter. Und haben meine Schwester da regelrecht oben eingeschlossen, haben uns Zigarettenkippen geklaut und haben dann mit 8, 9 Jahren so, weil wir uns dadurch schon unheimlich erwachsen vorkamen. Wir dachten ja damals, Erwachsene haben Macht, ja. Wenn ich daran denke, dass mein Vater mich verkloppt hat und so, dass mein Vater Macht hat und so, weil er erwachsen ist und so. Und da habe ich praktisch das erste Mal die Macht gefühlt, die ich habe, wenn jemand unter mir steht, wenn ich ihm bewiesen habe, dass ich mehr Kraft habe. Und dass es eigentlich damals noch gar nicht darum ging, dass man mehr Geist hat und dass man jemanden auch mit Worten überzeugen kann, sondern dass es damals mal darum ging, jemanden anders zu beleidigen und ihm damit zu beweisen, dass man selbst stärker ist. Mein Vater hat damals mit Nutten verkehrt und nicht mit guten Leuten, ja. Und er hat das Geld, was er gearbeitet hat, nicht zu Hause abgegeben und hat eben sein Geld in sein Auto geschmissen, in Porsche, und ist eben seine eigenen Wege gegangen. Ich habe also angefangen zu klauen, als ich nachher 10 war, weil nichts zu essen im Haus war. Und ich konnte auf die Dauer einfach kein Brot mehr sehen, jeden Mittag, ja. Und Süßigkeiten durften wir damals nicht essen, weil mein Vater eben der Meinung war, er hat uns zwar nie den Grund erzählt, dass man davon schlechte Zähne kriegt und dass es eben nicht so gut ist. Und wenn man Süßigkeiten isst, dass man sich danach eben die Zähne putzen muss, ja. Dass wir uns immer so gefreut haben, wenn wir irgendwo mal Süßigkeiten bekommen haben. Und Dann habe ich, bin ich dann auch zu diesen Supermärkten gegangen und dann haben wir da Süßigkeiten geklaut, ja, die wir dann also im Hausflur irgendwo, weil wir ein schlechtes Gewissen hatten, da die anderen ja nicht wissen sollten, wie wir das herkriegen, haben wir das denn in irgendwelchen dunklen Hausfluren oder in Kellern aufgegessen, ja, weil eben auch nichts zu essen im Haus war. Christiane, kann man Kinder ohne Maßnahmen und ohne Verbote erziehen? Nee, das kann man nicht, aber man kann Verbote trotzdem irgendwie so hinstellen, dass sie verständlich wirken. Ich habe also, wenn ich jetzt mit Kindern so zusammen bin und ich sage ihnen irgendwie, dass das nicht geht, neulich hat mich ein kleiner Junge gefragt, ob er das Buch geschenkt haben kann und es ist natürlich verboten, ein Buch also einfach zu nehmen und rauszugehen und es nicht zu bezahlen. Aber ich glaube, er hätte sich auch nicht damit zufrieden gegeben, wenn ich ihm gesagt habe, nein, stell es zurück. Und dann habe ich ihm das erstmal genau erklärt, dass er das Buch nicht nehmen kann, dass ich hier selber nur arbeite. Man muss diesen ganzen Vorgang erklären, damit ein Kind da so ein bisschen reinblicken kann. Denn sonst kommen Verbote schnell dazu, dass sie unsinnig wirken und praktisch gerade dazu einladen, es doch zu tun. Und es ist natürlich nachher so ausgegangen, dass ich ihm das Buch gekauft habe, weil es recht billig war. Und ihm gesagt habe, ich kann es dir schenken, man kann sich darüber einigen. Und ich meine, dass Verbote auch aus Kompromissen bestehen sollten. Haben das deine Eltern auch mit dir gemacht? Ja, es war eigentlich so, dass ich manchmal was habe verboten bekommen, was sie entweder im nächsten Moment selber getan haben. Und dass dadurch schon mal dieses Kind-Erwachsenen-Konflikt darstellt, dass die also irgendwie das tun, was einem selber verboten ist. Und ich weiß nicht, ich würde zum Beispiel nie, wenn ich selber Kinder hätte, ihnen Rauchen verbieten, wenn ich selber sitze und mir eine Zigarette einstecke, weil sowas ist also nicht gerade konsequent. Und bei meinen Eltern war das ja eher so, dass je nachdem praktisch, wie sie gelaunt waren und selber noch die Unreife dazu, Kinder zu erziehen, weil sie es selber noch gar nicht so, sich selber kennengelernt haben, ist doch eigentlich für meine Eltern ja mal so und mal so war. Also du würdest vielleicht sagen, man sollte, also ehe man Kinder hat oder Kinder macht, sollte man selbst Informationen haben über die Erziehung, über die Bedürfnisse der Kinder, was Kinder brauchen. Dazu braucht man noch nicht mal irgendwie Bücher zu wälzen, sondern man muss einfach ein Feingefühl dafür entwickeln. Vor allen Dingen, was ja für mich eine ziemlich große Rolle spielt, ist die Gerechtigkeit, die jeder irgendwo ein bisschen anders sieht. Und das gerade Kinder also ein sehr feines Gefühl dafür haben, ob was gerecht ist oder ungerecht. Und das merkt man auch oft bei Fragen, die sie stellen, dass so bei einer Kollegin von mir bei den Kindern, wo sie aufgepasst hat, eine heiße Diskussion entbrannt ist, warum der Panzer da unten, da war ein Manöver, warum der rollte da vorbei und die wollten dann alles genau wissen und dann brannte dann eine heiße Diskussion zwischen den Kindern, wozu das nötig sei. Und dann kommt auch dieses Ungerechtigkeitssinn, der kommt sofort raus. Und man sollte sich eher so ein bisschen mal daran erinnern, wie es früher bei einem selber war. Ich wollte nachher, als ich älter war, nicht mehr Macht haben oder so, sondern ich wollte, dass ich gesehen habe, da sind ja noch Jugendliche, die haben ja noch mehr wie wir, ohne Körperkraft, sondern die haben ein bestimmtes Etwas an sich, ne? Nämlich Rauschgift und so, ne? Und dann hatte ich ja nachher auch drei Mäuse, mit denen haben wir unten im Spielplatz gespielt, haben denen so eine Gänge gemacht und haben die da laufen lassen. Und einen Tag habe ich sogar meine Tiere mit zur Schule genommen, Hund, wie Katze, wie Vogel, alles. Und für Unterrichtsstoffe und so weiter. Und es war auch mal eine Sensation, wenn ich mit dem Hund morgens da einfach ankam, ja. Und die Lehrerin hat das dann meistens auch erduldet, weil meine Tiere eigentlich nie irgendwie Krach gemacht haben oder so, oder da rumliefen, unruhig waren, sondern weil sie sich dann brav irgendwo in die Ecke gelegt haben oder neben meinem Stuhl und haben so lange gewartet, bis ich sie in der Stunde in einer Pause wieder nach Hause gebracht habe, ne. Weil ich gleich an der Schule gewohnt habe. Und den Tag ist eine Maus weggelaufen, die muss ich irgendwie verloren haben, ne? In der Schule oder so, ist aus dem Kästchen raus, ich weiß es nicht. Und mein Vater interessierte sich noch nie für Mäuse oder so, er fand das Zeug immer ekelhaft, ne? Meerschweinchen, eine Allergie gegen. Und Gerade den Abend kommt er auch ins Zimmer und guckt in den Käfig und sieht nur zwei Mäuse. Und da sagte er, wo die andere Maus ist. Und da habe ich gesagt, dass sie weg ist, dass sie mir weggelaufen ist. Und ich habe es ganz offen gesagt, weil ich nicht gedacht habe, dass ich dafür überhaupt einen Arsch voll kriegen könnte. Ja. Aber das ging dann los und ich habe gedacht, dass mein Vater mich totschlägt. Ja. Das war für meine Mutter dann auch zu viel, dass sie dann eben versucht hat. Meine Schwester bekam daraufhin auch noch gleich eins mit. Ne. Die bekam immer einen Arsch voll, auch wenn sie überhaupt nichts damit zu tun hatte. Und das ging meiner Mutter dann auch zu weit. Und sie hat dann richtig handgreiflich meinen Vater versucht, von uns abzubringen. Und dieses handgreifliche Gemach und Rumgekrabbelne, ja, das ging bis ins Badezimmer rüber. Und da hat mein Vater meine Mutter untergetaucht, ja, weil er Wäsche, wir hatten überhaupt keine Waschmaschine. Ja. Wir mussten abends oft meiner Mutter noch helfen, zu waschen und wieder durchzuspülen, auszubringen und aufzuhängen. Und eben, dass es mit unserer Ordnung auch nicht so gut war, ja, weil ich als Kind nie gelernt habe, was Ordnung ist, wofür es gut ist und dass ich eben meine Teller oder was, wenn ich im Zimmer gegessen habe, einfach unter das Bett geschoben habe, weil ich eben damals noch gar nicht genau wusste, was ich damit zu tun habe, denn Kinder gucken ab, ja. Mein kleiner Cousin, der guckt sich das ab, der weiß genau, dass er seinen Teller runterbringen muss, weil es da unten abgewaschen wird, ja. Und ich schob das dann einfach runter und da flippte mein Vater immer aus, ne. Genau, dass meine Schwester dann auch abends gerne noch irgendwie was knabbert, dann hatte sie altes Brot unterm Kopfkissen immer, ja. Was wir dann abends immer noch gegessen hatten, wenn wir noch Hunger hatten oder so. Und dann habe ich also so lange Prügel gekriegt, ne, da hat mein Vater meine Mutter untergetaucht. Und erst meine Mutter, nachdem er sie losgelassen hat, hat meine Mutter sich sofort angezogen und ist gegangen. Und das war überhaupt das Schlimmste, was ich mir in meinem ganzen Leben vorstellen konnte, als meine Mutter weg war. Da haben wir ja nun gedacht, dass mein Vater nun erst recht zuschlägt, ja, wo meine Mutter weg ist. Und weil wir immer gedacht haben, dass meine Mutter wenigstens etwas Einfluss auf meinen Vater hat, ja. Und mein Vater hat sich aber beruhigt und hat das Licht ausgemacht und die Tür zu und ist ins Bett gegangen. Und meine Schwester musste dann noch auf Toilette und hatte so eine Angst, auf Toilette zu gehen, ja. Aber auch wiederum war es für sie das Schlimmste, was sie machen konnte, ins Bett zu machen, ne. Weil sie dann wahrscheinlich wieder von vornherein Prügel gekriegt hätte. Also haben wir so lange gewartet und ich musste sogar noch mitgehen zur Toilette, weil meine Schwester so eine Angst hatte, auf Toilette zu gehen, ja. Weil mein Vater dann rausgeschossen kommt und dass sie eben gleich noch ein Ding raufkriegt, ja. Und wir sind nächsten Tag nicht zur Schule gegangen, weil uns niemand geweckt hat und mein Vater auch nicht. Und da kam meine Mutter und hat sofort unseren Hund gepackt und den Peter, unsere Katze. Und dann sind wir zu einer Arbeitskollegin gezogen. Und da wir da aber nicht bleiben konnten, mussten wir zurück. Dass wir eben meine Mutter und meinen Vater mit dem Willen, sich scheiden zu lassen, in die gleiche elterliche Wohnung zurück, mit Vater und alles. Und da kamen wir abends zum Richtigen, als wir haben gebadet gerade, und da kam mein Vater ins Badezimmer und sagte dann zu uns, ihr hättet ja auch hier bleiben können, ihr das so gut gehabt, und da hättet ihr nicht bei irgendwelchen Leuten schlafen brauchen, ihr hättet da hier weiter zur Schule gehen können, ihr habt jetzt Schule verpasst und so. Er hätte das so gut gehabt und so. Und wir haben uns eigentlich mit meiner Schwester, wir haben uns bloß angeguckt und haben uns immer gedacht, na, was sollen wir denn bei dem gut haben, ja. Und dann ging das mit der Scheidung dann auch los. Und in der Weile ist mein Vater überhaupt nicht mehr handgreiflich zu uns geworden. Er hat uns einfach ignoriert, was ich glaube genauso schlimm ist wie Schläge. Wenn der eigene Vater, den man eigentlich immer als Vorbild sieht, wo ich auf eine Art auch stolz war auf sein Auto und so, was die anderen Jungs unten immer so toll fanden. Und dann war damals ein Freund meines Vaters, der war eigentlich noch sehr jung. Mein Vater war mit ihm verreist in Spanien und so, da fährt mein Vater ja Geld für Reisen und so. Und dass ich eben damals gar nicht so gewusst habe, wer dieser junge Mann überhaupt ist. Ich wusste bloß, dass mein Vater ihn eben halt Richie nannte, ja. Mehr wusste ich über diesen Mann nicht. Und einen Tag kam dieser Richie und ich machte die Tür auf und habe ihn reingelassen. Er wollte zu meinem Vater. Die hatten sich verabredet, mein Vater war nicht mehr da. Und dann fragte dieser Richie meine Mutter, ob Richie hat meine Mutter eingeladen zum Essen. Und Ich glaube, dass ich in dem Moment etwas anders reagiert habe, wie sonst Kinder, die Angst haben auf ihre Mutter, sondern dass ich mich im Inneren mit meiner Schwester darüber gefreut habe, dass meine Mutter auch ein einziges Mal wieder lacht, ja, und nicht andauernd weint und dass meine Mutter mir eben halt so oft leid tat deshalb, ja, und dass mich das regelrecht gefreut hat, dass sie eben abends mal wegging, ja, und deshalb war ich überhaupt nicht eifersüchtig auf diesen Mann, ja. Und dann sollte ich den einen Tag einen Mülleimer rausbringen und bin mit diesem Mülleimer noch in mein Zimmer reingegangen und um da noch ein bisschen Sachen reinzuholen, das war an einem Sonntag denn, den gleich den nächsten Tag, und da sah ich dann, wie meine Mutter diesen Mann küsste, ja, und ich erzählte es nie, ich habe es nie erzählt jemanden, ja, auch nicht meiner Schwester, sonst wäre ich vielleicht gleich zu meiner Schwester gegangen, habe gesagt, du hör mal, was die ihm gemacht haben oder so, ja, aber nichts, dass ich in dem Moment nicht mehr so genau verstanden habe, was nun ist, ja, und meine Mutter hat ja auch nicht gewusst, dass ich sie gesehen habe dabei, ja. Und sie hat uns das ja später erklärt, aber sich in dem Moment dann doch, ich habe immer gedacht, was will der fremde Mann bloß immer und so. Aber nachdem ich dann gesehen habe, dass dieser Mann ganz nett zu uns war, ja, es war jedenfalls keine Beziehung oder so, aber ich mochte den so ganz gerne, ja. Und dann sind wir, hat dieser Mann da und ich durfte ihn dann später, also damals, als er mein Vater noch kannte, da musste ich immer Onkel Ritchie zu ihm sagen und ich durfte meinen Vater nie in Anwesenheit seiner Freunde Papa nennen, sondern musste immer Onkel Dieter sagen, weil mein Vater mit jüngeren Leuten verkehrt hat, mit 20-Jährigen, die einfach nicht wissen sollten, dass mein Vater verheiratet ist, weil er eben hier und da Affären mit Frauen hatte, den er irgendwas versprochen hat und so, und die in ihn verknallt waren, dass ich ihm in dem Moment sagen musste und dass meine Mutter eben die Schwester von meinem Vater ist, ja. Und dieser Wolfgang, wir durften ihn ja nachher Wolfgang nennen, hat uns dann zu einer Wohnung verholfen, in Rudow draußen, da waren wir wieder weit draußen. Wolfgang dachte, er kommt zu kurz und eben wir dachten, auch wir kommen zu kurz. Und dann ging es auch schon richtig los, es waren regelrechte Streitigkeiten, ne? Und dann kam dieses Unbegreifliche für mich damals, ja, dass meine Schwester diesen Mann plötzlich anfing zu hassen. Meinen Vater haben wir ja nie gehasst, wir haben nur Angst vor ihm gehabt, aber nie gehasst, ja. Wir haben Angst vor ihm gehabt, aber er war eben unser Vater. Und dann kam mir das überhaupt der größte Schlag für mich, ne, dass dieser Mann eben, man kann regelrecht sagen, für mich tierfeindlich. Ich musste also meine ganzen Tiere abschaffen. Und ich hatte zu der Zeit von meinem Vater nach der Scheidung einen neuen Hund geschenkt bekommen, nachdem der andere gestorben war. Ja? Der war 9 und ist an einem Bauchhöhlenbruch gestorben. Und da habe ich eine neue Dogge bekommen. Die musste ich weggeben. Und meine Katze durfte ich behalten, weil meine Mutter auch sehr an der Katze hang. Ja? Mhm. Und in dem Moment dachte ich auch, was sind Männer überhaupt, ja? Da fing ich auch an, so mich langsam so für Jungs interessieren, ja. Und da habe ich mir meine Haare schon ab und zu mal geföhnt und habe sie mir hier vorne etwas kürzer geschnitten, dass sie hier so rüberfallen, und hatte das alles so zur Seite gekämmt. Und da wollte ich schon eine Jeans haben. Ich wollte also nicht mehr so eine einfachen karierten Hosen oder was tragen, sondern es ist das erste Mal ganz gerne mal Jeans tragen möchte, und dass ich eben auch schon mit 11, 12 das Verlangen danach hatte, hohe Schuhe zu tragen, die ich dann von meiner Mutter geschenkt bekommen habe. Die hatte noch ein paar alte Schuhe, die ich dann einfach angezogen habe, und dass ich mich dann eben schon mal so ein bisschen schick gemacht habe und dass ich mal hier und da einen Jungen einfach ganz toll fand, und aber an den ich irgendwie nie reingekommen bin, weil sie dann gehört haben, dass ich erst 11 oder 12 bin, ja. Und das lief dann nicht. Und da habe ich mir in dem Moment auch gedacht, was sind Männer eigentlich schon? Brutale Wesen, ja. Mehr waren sie ja für mich nicht, ne. Weil ich ja nichts Gutes mit Männern und desgleichen irgendwie kennengelernt hatte, ja. Sondern nur die Unterdrückung der Frau und eben Schlagen der Kinder und so weiter, ja. Und dann, meine Schwester konnte das dann auch nicht mehr aushalten. Zu der Zeit hatte mein Vater auch eine Freundin, 21 Jahre alt. Und mein Vater war also, seit er diese Frau kennengelernt hatte, genau das Gegenteil geworden von dem, was er war. Also meine Schwester ist dann zu ihm gezogen. Sie hat das nicht mehr ausgehalten da. Und es war für meine Mutter irgendwo eine ziemliche Enttäuschung, dass nun das erste Kind freiwillig wieder weggeht, zu meinem Vater zurück. Und meine Schwester lebte dann da und war auch eigentlich sehr zufrieden da, ja. Christiane, du hast geschrieben, du wolltest besser sein als die Männer, hast Schach gelernt und was du da alles gelernt hast, um besser zu sein als die Männer. Hm. Siehst du irgendeine Verbindung da mit deinem Vater? Meine Mutter hat uns damals also doch eine ganze Menge über meinen Vater erzählt. Vieles habe ich schon vergessen. Und ich habe nur das Gefühl, was ich dabei hatte in mir, aber die Worte nicht mehr so genau. Mein Vater sollte damals aufs Gymnasium gehen, hatte damals auch das Zeug dafür. Und, aber wie gesagt, die ersten 5 Jahre war da immer was. Aber dann ließ er nach, dann musste er da runter und hat eine Lehre gemacht, einen gefangen. Da, wo meine Mutter damals wohnte, in Hessen, er sollte da eine Lehre machen als Gutsverwalter. Und dann hat er da meine Mutter kennengelernt. Und alle Weiber hinter meinem Vater hinterher. Meine Mutter machte sich denn überhaupt nicht so viel aus ihm und wie das Schicksal denn so ist, ne? Gerade dafür interessiert sich mein Vater denn nun, ne? Für meine Mutter. Haben zusammen geschlafen, mit 19 war meine Mutter dann schwanger. Mein Vaters Vater, mein Opa, hat meiner Mutter noch abgeraten zu heiraten. Das wird nichts mit dem Mann. Ich kenne meinen Sohn ja von Geburt an, das gibt nichts. Aber meine Mutter wollte ihn dann heiraten. Dann kam ein Jahr später gleich das nächste Kind. Und dann sind wir nach Wagendorf gezogen, bald darauf. Ne? Wir waren kurze Zeit dann wieder in Wagendorf erst, wo ich dann in Hamburg geboren bin. Das ist dann so ein Hin und Her gewesen, ja, schon. Und da habe ich auch sehr viel Hunger leiden müssen, weil überhaupt nichts zu fressen da war. Noch nicht mal eine Toilette in dieser Wohnung, was man Wohnung so nennen kann. Das war ein Dachboden gewesen. Ich kann mich noch sehr duster daran erinnern, ne? Wo ich erst 2 war. Eigentlich kenne ich meinen Vater überhaupt nicht, ne? Denn ich habe gemerkt, dass mein Vater ein ziemlich sensibler und auch ein labiler Typ ist, der wo damals auch, glaube ich, nicht aus Freude oder so geschlagen hat, sondern nur aus der Auswegslosigkeit heraus. Du hast gesagt in dem Buch, das tauchte immer wieder auf, du willst lernen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und auch jetzt wieder in den Bändern, die ich gehört habe, du bist auf dem Lerntrip. Also hättest du doch nicht nötig, unsicher zu sein, denn du lernst ja. Nur manchmal meine ich, dass ich auf dieser Basis, wo ich jetzt bin, um überhaupt auf das Lernen zu kommen, zu lesen und zu fragen, dass ich manchmal schon meine, ich hätte so idiotische Fragen, dass also mein ganzer Intellekt so weit unten ist, das ist eigentlich nicht mehr normal, ne? Und gerade bei der Buchhändler sage ich, habe Hauptschule und da laufen also nur Abiturienten rum. Und man kommt sich da doch schon ganz schön blöd vor, wenn man so eine Sache, die also jede Stunde aussprechen und so, dann doch darüber praktisch darüber widersprechen und ich muss danach fragen. Ich habe allenfalls einen guten Riecher für gute Literatur, Zufall, ich weiß auch nicht. Ich kriege jedes Mal ein gutes Buch in der Hand, wenn ich mal von anderen Leuten höre. So, wenn, meistens frage ich dann so, ich blätter ein Buch rum und dann sage ich zu mir, was ist das hier eigentlich? Ne? Ich habe immer einen guten Riecher für. Aber ich habe so viel noch zurückzustehen, überhaupt im ganzen Allgemeinwissen. Dass ich also gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und da entsteht die Unsicherheit. Wenn ich mal was gesagt habe, es war falsch, dann grölte die ganze Klasse los, ja. Und so war es bei jedem, der sich meldete, der was falsch machte. Und das Endresultat war bei mir, dass ich dann dadurch erst recht was sagte, ne. Und ich wollte also, ich habe mir gedacht, was hast du eigentlich davon, wenn du den Lehrer davon überzeugst, dass du was kannst. Du müsstest doch eigentlich viel mehr diesen Menschen was zeigen, dass du was kannst, mit dem du eigentlich täglich zusammen bist. Das habe ich in der Schule, also ich muss wirklich, also eine für die Lehrer ja ein Albtraum gewesen sein, ne? Weil ich nämlich zu jedem irgendwas zu sagen hatte, es ist egal was, ne? Hauptsache die anderen lachten darüber, ja? Und fanden das gut, dass sie mich deshalb akzeptieren, ja? Und dann habe ich mich mit einem Jungen aus meiner Klasse zusammengetan. Wir brauchten uns nachher bloß anzugucken, ja? Und jeder wusste beim anderen Bescheid, dass jetzt gleich was kommt, ja? Und dann musste der andere dafür schon einspringen, dass wir die Klasse so auf uns lenkten, ne? Und so gewannen wir dann auch Freunde und vor allen Dingen, was mich am meisten freute, dass die Aufmerksamkeit von diesem Mädchen erlangte, die eben schon etwas höher entwickelt ist und der Chef der Mädchen war, ja, auf die alle hörten. In den Pausen hangen sie alle um ihn rum und dann fing ich auch an zu rauchen, weil die Mädchen alle rauchten, weil dieses Mädchen das tat. Ich fand es auch unheimlich gut, dass dieses Mädchen einen Spitznamen hatte, sie ist Cassie. Und ich wollte auch gerne einen Spitznamen haben, aber dazu ist es nie gekommen. Und dann bin ich, also ich habe die Aufmerksamkeit von diesem Mädchen irgendwie für mich gewinnen können. Und dann fiel mir das auch auf, dass sie eben in manchen langweiligen Unterrichtsstunden fehlte plötzlich. Und da habe ich mir gedacht, na, am besten du sagst nichts, ne? Die anderen werden das schon machen, ne? Aber die sagten auch nichts. Und bin ich dann dahinter gekommen, dass das wohl Schulschwänze sein könnte. Dann habe ich sie nächste Stunde dann mal wieder gefragt, bei einer langweiligen Stunde, ob sie nächste Stunde nach Hause geht. Und da habe ich mir gedacht, wenn sie das machen kann, dann gehe ich auch. Und da gab es damals ein Jugendheim, das hieß Haus der Mitte. Das war ab 14 Jahren. Und deshalb fand ich das schon mal unheimlich toll, dass dieses Mädchen trotz ihrer 12 Jahre da reinging, weil man eben nicht annahm, dass sie 12 ist, sondern eben schon 14 oder 15. Und dann habe ich mir das Ganze da so angeguckt. Diese Cassie, ich bin dann nachmittags zu ihr gefahren. Wir haben zusammen Bier getrunken und so, das war was vollkommen Neues für mich. Wir vertrugen uns eigentlich gut, aber irgendwie war jeder wollte den anderen doch austricksen irgendwo. Denn als ich anfing, mich mal ab und zu schminken und habe ich meine Haare wieder hier etwas weiter abgeschnitten, dass das hier so rüberfällt, ja. Und dann habe ich auf einmal da ein BH getragen, damit die Brust etwas größer ist, weil ich ja auch unbedingt in der Reichweite von der Cassie stehen wollte. Und wenn sie merkte, dass ich irgendwie Anklang bei Jungs fand, dann musste sie auch wieder irgendwas finden, ne? Obwohl die Freundschaft an sich sehr gut lief, ja. Und ich fand das ganz gut von ihr, wie sie sich benahm und mit der Schminke und so, bevor sie losging. Und das war was vollkommen Neues für mich. Habe ich ihr das natürlich gleich getan. Und da ging auf unsere Schule noch ein Junge, der ging in die 9. Klasse oder in die 8., nee, in die 9. Und der, wenn der im Haus der Mitte abends war und ich mit Cassie hingegangen bin, dann hat der immer unheimlich selbstbewusst gewirkt und so wie, also die Mädchen waren alle hinter ihm her und der hat auch was aus sich gemacht und der sah überhaupt ganz anders aus wie die anderen Jungs. Und überhaupt diese Jungs, mit denen er verkehrte, ne, da sahen die einen besser aus wie die anderen, ja. Und da war es ganz klar, dass ich gerne da dazugehören möchte, ne. Und da hat Cassie mich, weil sie da auch, sie war nicht richtig drin in der Clique, aber sie kannte diese Leute alle, weil diese Jungs vom Aussehen von Cassie her alle auf sie mal angesprochen haben, daher kannte sie die. Und dann hat sie mich mit eingeführt und hat mir die vorgestellt. Aber ich habe genau gemerkt, dass diese Jungs, die hatten irgendwas anderes, wie normale Jungs, die auch sehr gut aussehen, aber die eben nicht so auffallen in der Gesellschaft, ja. Denn diese Gruppe, die stand immer alleine oder saß hinten alleine in diesem Clubraum. Aber alle hatten irgendwie eine Ehrfurcht vor denen. Auch die anderen guten Jungs, aber die interessierten mich plötzlich überhaupt nicht mehr so. Die sahen auch alle sehr gut aus, aber sie hatten nicht irgendwas Besonderes, keine Macht. Und die wollten auch nicht irgendwie darauf anspielen, dass sie nun unbedingt von anderen Leuten akzeptiert werden, sondern sie wurden akzeptiert, aber auf ihre Weise, die ihnen genügte. Und mir genügte das ja nicht, ne? Ich musste mich auf irgendeinem Grunde bestätigen vor irgendwas. Und dann bin ich in diese Gruppe gekommen und die stand also immer abseits. Und ich fand das aber irgendwie unheimlich toll, dass eine Gruppe, die abseits steht und doch von den anderen so angesehen wird. Dann habe ich mir mal gedacht, die müssen irgendwas Besonderes an sich haben. Diese Menschen, die da so abseits standen, ja, die kamen mir vor wie Stars, wie irgendwelche Schlagerstars oder so. Alleine ihre Aufmachung, was sie für Schuhe trugen. Ja. Die Jungs, die trugen ungewöhnlich hohe Schuhe, ja, mit, also wo die Sohle allein schon 10 cm manchmal an Höhe hatte. Ja. Und die sahen aus wie Stars und die gaben sich auch irgendwie so. Die fühlten sich immer den anderen etwas erhaben. Und dann bin ich dann langsam mal so dahinter gekommen, da sah ich einmal, da haben sie da eine Wasserpfeife auf dem Tisch gehabt. Ich wusste aber damals noch nicht, was das ist, ja. Und ich setze mich also dazu und habe gesehen, dann, wie sie dann da oben Dope reingepackt haben, also Haschisch zuerst und unten Wasser, als sie es angezündet haben und abwechselnd an diesen Schlauben sogen, ja. In diesen Schläuchen. Und Cassie auch. Das muss ich gleich dazu, das sah ich, das habe ich also sofort sehr genau gesehen. Und als man mir das anbot, schlug ich das also ab. Ich wollte das nicht, weil mir das was vollkommen Fremdes war. Und ich saß also dabei und dann fing ich also an, Bier zu trinken, und zwar reichlich, ja. Ich habe manchmal gesehen, dass diese Gruppe, wo ich rein wollte, manchmal sehr apathisch irgendwo irgendwelche Leute rumlagen, ja, dass sie auch besoffen mal waren und so. Da dachte ich, ist gut, machst du es auch. Und den Tag trafen wir den Pete auf der U-Bahn. Der war also die ganze Zeit schon in dieser Clique. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, vielleicht mal einen dieser Leute zu mir zu bringen und mich mit ihm zu unterhalten, ne? So, dass sich das langsam rumspricht, dass Pete zu mir kommt. Und dann habe ich gefragt, ob sie so mal, hast du noch Bock, fahren wir noch ein bisschen zu mir? Meine Mutters Freund hat also geile Platten da, ne? Das war also die Musik, die Leute da hören, also Led Zeppelin, Jason Tull, Jane, David Bowie und 10 Years After, diese Woodstock Festival Platten und die Purple und alle möglichen Musiken. Habe ich das aufgezählt? Oh ja, also komm, lass uns mal dahin fahren. Wie war das denn mit Kathi? Kathi haben wir auf dem Weg getroffen dorthin, also zu mir. Ne? Der ist dann auch noch mitgekommen. Und weil er auch da hinten in Rudow wohnt. Und da haben wir ihn getroffen, haben wir mitgenommen. Dann bin ich mit Kathi zusammen losgezogen und haben uns so einen Pennerwein für 1,98 gekauft. 1 Liter Flaschen immer, ne? Und da Bier eigentlich für das wenige Geld, was wir hatten, verschwenderisch ist, weil es zu lange dauert, bis du besoffen bist, haben wir uns dann entschlossen dazu, Wein zu kaufen. Und wir haben mich mit Kathi los und als wir wiedergekommen sind, war Cassie und Pete waren schon da, haben sie es da bequem gemacht und so. Und dann unterhielten wir uns eine ganze Weile und dann merkte ich plötzlich den Unterschied, dass diese Leute, die da bei mir saßen, eine ganz andere Auffassung von Polizei hatten. Ich war derzeit noch nie mit Polizei konfrontiert worden. Und dass sie eben darüber erzählten, da sagte Pete plötzlich, dass er jetzt eben unheimlich aufpassen muss mit dem Dope. Mittlerweile habe ich schon kapiert, was Dope heißt und Shit. Und man sprach also über Haschisch und dass wir eben alle zusammen nachher noch ins Haus der Mitte gehen wollten, über das ich mich unheimlich freute, dass man mich damit einbezog. Und mittlerweile, wie sich das so ergab, mit dem Wein her, sagte Pete plötzlich, dass er eben noch Shit bei sich zu Hause hat. Ja, großer Jubel bei den anderen beiden, bei Kathi und bei Cassie. Und dann ist Pete losgegangen und hat Shit geholt. Das war also eine Platte, die war also etwa so wie eine Hand, ne, so groß, abgeteilt immer in 10 Mark. Also immer in Grams so abgeteilt, so in ungefähr, ne? Weil wir ja damals im Haus der Mitte niemals mit Waage da rumliefen, sondern immer so auf Handwaage, immer so ungefähr, das ist für einen Zehner was ist, ja. Und dann hat er was abgebrochen und hat einen Schiller gehabt. ein Schillum ist, so ein langes Holzrohr, das ganz nach oben geht, wo keine, also kein Faltkopf, nichts dran ist, in einer Jointform. Und dann hat er das klein gemacht, da ich also sehr genau hingeguckt, wie er das macht. Und da ich also schon sehr angetörnt war von dem Wein, habe ich gedacht, dass ich jetzt was mitrauchen werde, weil wir jetzt gerade ein bisschen intimer zusammensitzen, dass es dann doch auffällt, wenn ich sage nein, als wenn ich im Haus der Mitte bin. Da fällt das nicht so auf, weil noch mehr Leute da sind. Und ja, das Gebot habe ich sehr genau zugeguckt, wie er das klein gemacht hat, mit Tabak vermischt und einen Grund rein gemacht hat. Das Ding kam also bei mir an und ich habe dann auch dran gezogen. Ne? Also ich möchte sagen, dafür, dass ich nie was geraucht habe, kann ich mir jetzt vorstellen, dass ich also reichlich dran gezogen habe. Ja. Wusstest du also, was die Droge bewirkt, was Dope ist, was die Wirkung ist, was die Wirkung von Hasch zum Beispiel ist? Hattet ihr damals Informationen über die Wirkung? Nee, es war... Man konnte lediglich im Biologiebuch nachschlagen nach Nachtschattengewächse oder sowas. Und da ist dann mal so ein Sträuchlein dahin gemalt worden. Das nützt einem sowieso nichts. Ich finde, die ganze Information, wenn, dann ist sie so gemacht worden, wie heute viele Jugendlichen auf diese Anti-Nazi-Sprüche und wie man heute die Jugendlichen mit aller Gewalt und nur die eine Seite sieht vom Dritten Reich und so, und dass dadurch gerade die Leute irgendwo sagen, dass die Leute wollen uns hier irgendwas vorenthalten, jetzt machen wir das erst recht. Und so ist das mit Drogen genauso gewesen. Ne? Was meinst du, geschieht mit denjenigen Jugendlichen jetzt, die bei Hasch bleiben, also die nicht umsteigen, die immer Hasch nehmen? Ich kann damit so, ich habe früher eigentlich ja mit solchen Leuten ja nur verkehrt, so mit, die eigentlich nur Hasch rauchen und so. Und habe mich neulich mal mit denen wieder unterhalten. Und die haben aber auch schon so eine, die sind also dermaßen abgekapselt und finden also diesen ganzen Staat hier so beschissen. Und ich habe mal mit ihnen darüber gesprochen, auch über Bücher und so, weil mich das jetzt auch mehr angeht. Und dann sagte mal einer zu mir, Bücher interessieren ihn nicht, ihn interessiert bloß, was Tatsache ist, und die Tatsache ist bei ihm, wo die Bullen mal wieder eingeschlagen haben. Und das ist für mich doch alles ziemlich engstirnig. Man glaubt also, einen Durchblick zu haben und was richtig zu sehen und ist völlig überzeugt davon und kann endlose Gespräche führen. Aber irgendwie gibt es dann doch kein Ergebnis. Ja, das ist richtig. Und deshalb kann ich auch mit den Leuten jetzt nicht mehr so, weil sie also meinen, sie hatten die einzig richtige Philosophie. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht nur so bei Leuten, die Haschisch rauchen. Zudem, wenn, als ich damals mal so auf Trip war oder so, da hatte ich auch plötzlich so Gedanken, und die wollte ich dann zusammenfassen zu einem Konzept, dass ich sie auch irgendwo aussprechen kann. Doch meistens am nächsten Tag war ich dann wieder ganz nüchtern und real da. Und es ist aber so, dass ich also jetzt auch überhaupt keinen Haschisch mehr rauche, weil ich auch die Lust daran verloren habe. Mir bringt es auch nichts mehr und ich fühle mich auch nicht mehr so sicher dabei und ob das auch wirklich so okay ist und wie ich das öfters früher mal gedacht habe und so. Das, weiß nicht, ich merke das ja, dass ich den Leuten nüchtern überlegener bin, weil ich irgendwo so eine standfestere Meinung, aber ich lasse mich nicht so leicht verunsichern durch eine anscheinend sicheren Auftretens von irgendwelchen Leuten, ne, die mir das dann klar machen wollen. Ne. Mit der Szene ist es jedenfalls noch nicht so doll gewesen. Ich wusste, wo sie ist, dass sie in einem Park liegt. Und ich habe vom Sound gehört, vom Hörensagen, es soll eine ganz starke Diskothek sein. Man erzählte mir von Lichtspielen und unheimlich groß und Glitzer hier und Glitzer da, was ich damals sowieso sehr stark fand. Und ich lebte also nachher in einem vollkommenen Tran. Trank den ganzen Tag nur Bier und Wein und schwänzte für die Schule, die war mir nachher vollkommen egal geworden. Ich sackte also total ab auf Fünfen und Vieren, kriegte aber die Versetzungen meistens immer. Ich rauchte also jeden Tag ja unheimlich viel und mein Gesicht wurde, dieses kindliche Gesicht, was ich damals hatte, ein etwas breiteres Gesicht, ja, das fiel mittlerweile zusammen und ich hatte nachher hier, also wie jetzt, ne, so alles schmal hier runter so. Und also meine ganzen Hosen, die wurden plötzlich unheimlich weit. Und dann fing ich mir an, neue Hosen zu kaufen, habe sie mir enger genäht und habe mir hohe Schuhe gekauft und habe mir Mittelscheitel gemacht. Und von dem Moment an erkannte man mich überhaupt nicht wieder, ja. Ich war in dem Moment, also ich war in so einem Traum, ich habe jeden Tag Haschisch geraucht und ich bin voll breit in der Schule gewesen, ja, den ganzen Tag geraucht mit Cassie zusammen, ja. Ich bin nachmittags zu ihr gegangen, dann sind wir Stadtbummel gemacht oder was, ja. Und plötzlich fand ich, musste alles nur noch auf dem Aussehen gehen, ja. Und als ich mich so betrachtete, den Freunden gegenüber, musste ich feststellen, dass ich plötzlich genauso aussah wie sie, ja. Und bis mich dann eines Tages mal jemand piept anhaute auf, sag mal, hast du überhaupt schon mal einen Trip geschmissen? Und ich sag, na klar, Mensch, was denkst du denn? Und so. Und da sagt er, und er glaubte mir das nicht, und da sagt er, ja, erklär doch mal, wie ist das denn? Und da ich aber schon vom Hörensagen viel von Pillen gehört hatte, fing ich an, das zu erzählen, was mir andere erzählt haben, was in der Pille passiert ist. Aber irgendwie ist es doch anders, was ich erzählt hatte, wie, als wenn ich es selbst erlebt hätte. Und dann sagt er, na, ist gut, ich kriege mich morgen was, wenn du Lust hast, kannst du ja werfen. Sag ich, oh, na klar, und so, habe schon lange keinen mehr geworfen und so. Und dann bin ich Samstag hin, und dann war er abends da. Und Cassie hatte ihren Trip schon geschmissen. Die hatte vorher schon immer ein paar Trips geschmissen, aber ich nicht, ne? Und dann hat er gesagt, hier ist noch eine halbe, das reicht fürs erste Mal. Und ich wollte das dann unheimlich spannend machen und so. Ich nahm also diese Pille, die war in Zigarettenpapier eingepackt, ging damit auf Toilette und schluckte sie auch wirklich sofort runter, ohne Bedenken, ja. Niemals an den Zweifel, das Ding doch auszuspucken, ne? Sondern ich wollte diesen Trip jetzt werfen, denn ich wusste genau, mit diesem Trip, ne, bist du vollkommen in der Clique drin, dann gehörst du zu ihm, ja. Also ich nahm diesen Trip und setzte mich wieder zu den anderen zurück. Pete war, glaube ich, der Meinung, was ich vorher noch nicht wusste, dass ich das Ding natürlich im Klo irgendwo verschwinden lassen habe. Und als es dann 10 war und das Haus der Mitte zumachte, ging ich mit Pete. Ich merkte zu der Zeit noch nichts von dem Trip. Ich wartete also sehnsüchtig darauf, was daran nun so toll ist. Und ich wollte also unbedingt draufkommen, ja. Und wir stiegen in die U-Bahn rein, Lipschitz-Allee, also ich wohnte damals in Rudow. Es waren also 3 oder 4 Stationen. Stiegen wir ein und da ging Pete gleich zu ein paar Freunden, die gehörten auch zu der Clique. Das waren Frank und Pauli. Die waren beide befreundet, waren auch immer irgendwie im Partnerlook angezogen. Und die beiden, ich stieg also in die U-Bahn ein und warum ich mich nicht hinsetzte, weiß ich nicht. Ich stellte mich jedenfalls vor diesen beiden Jungs hin. Zu dem Zeitpunkt muss ich, glaube ich, schon irgendwie unbewusst auf Trip gewesen sein, ne? Dann plötzlich, als die U-Bahn anfuhr und durch den Tunnel saß, dann meinte ich plötzlich, ich wäre in einer Blechdose, wo man immer einen Holzlöffel immer so rumrührt, so dieses Geräusch, ne? Es war also ein Wahnsinnsgeräusch und ich schüttelte Pete sofort an und sagte ihm das. Und wie gesagt, er glaubte noch gar nicht an den Trip, bis ich ihn geworfen habe. Und als wir Rudow ausstiegen, die beiden Jungs sind Zwickauer Damm vorher schon ausgestiegen, eine Station vorher, da sagte mir Pete, dass sie auf Age sind, dass sie gefixt haben, Heroin. Ne? Und ich sagte, ich habe das zu diesem Zeitpunkt nicht richtig wahrgenommen, was es überhaupt im Grunde genommen ist. Und wir sind auf dem Nachhauseweg gewesen und meine ganze Umwelt, die verwandelte sich plötzlich unheimlich helles Licht. Ich kam mir vor wie irgendwo in Spanien oder wo, dass sich die Bäume regelrecht in Palmen verwandelten. Aber dass ich durchaus nicht den Durchblick verlor, sondern dass ich das alles ganz bewusst gesehen habe, nicht wie mein Pillen danach. Dann dreht er sich plötzlich um. Er hat sich nicht umgedreht, sondern beim Gehen und sagt zu mir, na, wo hast du denn die Pille hingespuckt? Und dreht sich um und guckt mich an und ich habe noch keine Antwort gegeben. Da sagt er schon, oh, naja, ich habe ja nichts gesagt, ne? Denn meine Pupillen, die waren also zu totalen Saugnäpfen geworden, ja. Ich hatte also wahnsinnig große Pupillen und dann hat er mich gefragt, wie ich drauf bin. Dann sage ich, oh ja, astrein und so. Und bin da also so abgefahren, weil die ganze Wand sich bewegte und orange war und so lang zog, als wenn die Sonne aufgeht und der Schatten so wegzieht, ja. Es wird doch immer gesagt, in Verbindung mit Drogen, wer drauf ist, kann die Musik genauer hören, besser empfinden, sieht die Natur genauer, also erfasst die Natur genauer, sieht die Bäume genauer, sieht alles genauer. Ja, ich glaube, dass man Musik besser hören kann, Natur besser erfasst, nur aus dem Grunde, weil die Vernunft nachlässt. Ich weiß nicht, man hält sich doch zu sehr an Kleinigkeiten auf. Ich habe es auf Trip gehabt oder so, dass man sich also Bäume und Zweige und so, dass man sich da stundenlang dran aufhalten kann. Und heute ziehe ich sie eher unbewusst in mir auf oder halt mich an, praktisch möchte man sagen, an Kleinigkeiten, weil heute gehört ein Baum zu meiner Umwelt und wenn ein Baum nicht da wäre, würde ich ihn vermissen, aber es ist auch nicht so, dass ich ihn stundenlang jedenfalls in dieser Ansicht mir angucken kann und sage, es ist alles toll und so. Genauso ist es mit der Musik, es kommt ganz drauf an, was das für Musik ist und man hat wirklich manchmal das Gefühl gehabt auf Droge, das ist also wirklich ganz toll. Und wenn man das denn gehört hat, wenn man nüchtern ist, warst du eigentlich ziemlich fade. Aber das ist denn meistens ein Grund, dass die Musik so und so nicht, glaube ich, so gut war. Wenn ich kann eigentlich nur mich für Musik begeistern und so, wenn sie auch wirklich gut ist und wenn ich das mit meinem Verstand vorher geprüft habe, ob sie gut ist. Und so kommt man leicht mal zu der Sache, dass man, wenn man jetzt praktisch vollkommen nüchtern normal ist, sagt man, ich finde die Musik scheiße. In dem Moment, wo man auf Trip ist, findet man die plötzlich unheimlich gut und findet, es ist also wirklich die Musik. Nachdem ich in dieser Gruppe war, dass es für mich ein Familienersatz war, man begrüßte sich freundschaftlich, wenn man abends dahin kam. Das war für mich wie ein Feierabend, wenn ich aus der Schule kam, sauber machen musste und diese etwas kühle Begrüßung meiner Eltern. Und wenn Wolfgang nach Hause kam, habe ich mich meistens dann schon zurückgezogen in mein Zimmer und habe mich zurechtgemacht, da ich ja nun nicht mehr Turnschuhe und einfache Jeans trug, sondern meine Jeans nach dem Kaufen sofort enger nähte, hohe Schuhe trug, enge T-Shirts und eine Jeansjacke darüber. Und mir meine Schminke jetzt auch schon vorteilhafter für mich anwendete. Ich klatschte mir also nicht irgendwie blaues Zeug auf die Augen, geschminkt zu sein, sondern einfach, um mich besser, also hübscher zu machen. Ne? Und mir das jetzt schon alles ein bisschen besser machte wie vorher. Und ich dann ins Haus der Mitte ging. Und man begrüßte sich so, wie ich es mir eigentlich vorstellte, in einer Familie. Wir saßen abends oft zusammen. Aber was mir eben nicht gefiel, war, dass in dieser Clique keine festen Freundschaften bestanden und die Jungs, die Mädchen, die da in der Clique waren, sich irgendwie doch abkapselten voneinander. Es wurde in dieser Gruppe leider Gottes auch zu sehr auf das Aussehen der Mädchen geguckt und dass sie eben mit dem Jungen was gemeinsam hatten, dass die Jungs damals schon immer stärker in dieser Clique kifften als die Mädchen. Ne? Wenn in dieser Clique mal eine Freundschaft entstanden ist, keine Feste oder so, konnte man immer sehen, dass wenn sie beide Hand an Hand gingen, dass der Junge immer irgendwie vorging und also ihr dann zeigte, wo er hin will, ohne dass sie nebeneinander ging, sondern der Junge immer etwas vor. Und dass die Mädchen in dem Moment auch irgendwie wie umgewandelt waren, dass sie nicht mehr so viel sprachen, wenn sie mit ihrem Jungen zusammen irgendwo saßen oder standen in unserer Clique, sondern sich immer eher an das hielten, was der Freund den anderen erzählte und diese Meinung dann auch teilt. Und irgendwie gefiel mir das unbewusst nicht. Wir hatten alle zu Hause, alle Ärger und uns fehlte alle zu wenig Liebe. Und deshalb nehme ich an, dass diese Gruppe irgendwann mal zustande gekommen ist. Als ich in diese Clique reinkam, da rauchten die Leute nur und schmissen nur Trips. Aber diese Gruppe, die ging immer weiter mit mir zusammen, dass wir eines Tages, kam einer an und sagt, hört mal Leute, ich habe hier was ganz Neues, Ephedrin, komm Leute, das knallen wir jetzt alle mal ein. Und da habe ich zwei Ephedrin genommen und ich weiß nicht, da kam also unheimlich viel Tabletten auf einmal in die Clique rein. so dass ich den Abend noch von jemandem noch eine Mandrax bekam, dass ich diese 3 Tabletten also mit einem Bier runterspülte. Ich habe also ein ganzes Bier gleich auf Ex runtergetrunken, was mir damals ziemlich schwer fiel, weil ich mich von Alkohol eigentlich so ziemlich abgewandt habe, da ich ja vorher noch viel mehr getrunken habe, als ich noch nicht in dieser Clique drin war. Und dass wir dann eben was geraucht haben. Und dann war ich meistens so voll, dass ich alles so schau fand und überhaupt, dass ich dann in dieser Gruppe war, dass ich diese Menschen plötzlich richtig anfing zu lieben. Und aber eben dann nicht so stark, wie es damals in der Clique war, als ich mich von dieser Clique löste, ne? Und eben in die Schärfenklicke reinkam. Und ich war also vollkommen in gleicher Höhe mit diesen Leuten. Und es war mir irgendwo eine Befriedigung. Und ich dachte nicht mehr über meine Probleme zu Hause nach. Es war mir vollkommen egal. Ich resignierte das. Und dass ich dann plötzlich auch in der Schule Schwierigkeiten bekam mit Mitschülern. Wenn ich also morgens in die Schule kam und es wurde mal über irgendein Alltagsproblem in der Schule gesprochen, sei es Umweltverschmutzung oder was, dass ich plötzlich eine ganz andere Einstellung hatte von allen. Und dass ich plötzlich auch meinte zu Lehrern, was soll denn das, warum machen sie uns, warum zeigen sie uns das? Das ist doch vollkommen sinnlos, was sie uns da zeigen. Sie sollten uns vielleicht lieber mal zeigen, wie man mit Menschen zurechtkommt, weil es für mich damals wahrscheinlich nur ein unbewusstes Problem war. Und dass mich die Schüler dann meistens überhaupt ganz verständnislos anguckten und überhaupt nicht wussten, was ich überhaupt meinte. Weil sie eben in der Schule waren und haben das sich in sich reintrichtern lassen, dass ich mich eben in der Zeit eben wieder von Cassie ein bisschen abwandte. Ich kam nicht mehr so auf die Strippen und so öfters. Und ich verwandelte mich zu einem regelrechten Einzelgänger. Auch in der Clique. Ich kam abends in die Clique, aber irgendwo, ich sprach mit ihnen, ich liebte diese Leute auch irgendwie, aber ich hatte mit ihnen nachher nichts mehr zu bereden. Ich saß öfters alleine da, habe mich ein bisschen abseits gesetzt und habe meistens irgendwas vor mich hingebrütet oder war meistens so bekifft, dass ich irgendwie irgendein Blödsinn zusammen dachte mir, was ich den nächsten Menschen wieder vergaß. Also ich verabredete mich also wieder mal mit Pete, dass wir zusammen in Soundgang gingen und das klappte dann also wieder nicht. Dann habe ich mir das denn mit Cassie so ausgedacht, sie sagt, sie schläft bei mir, ich sage, ich schlafe bei ihr und wir gehen dann zusammen in Sound. Und Cassie hatte zu der Zeit noch eine Freundin, die ist Peggy, die ist in einem Heim gewesen, da waren die Eltern, also es war genau das gleiche Spielchen wie bei mir, auch eben viel Schläge, aber ich glaube sogar noch viel extremer wie bei mir. Und die kam dann nachher in ein Heim und die ging damals schon oft in Sound. Und da kam ich auch das erste Mal mit einem Fixer zusammen. Und zwar, diese Peggy hat einen Freund, der hieß Michael. Der ist aber dann später gestorben, hat sich das Leben genommen. Und ich war also jetzt bei Peggy zu Hause. Wir sind da abends zusammen hingefahren. Und da merkte ich plötzlich wieder mein Alter und dass ich eben da nicht irgendwie reinpasste, ja, und das stinkte mich irgendwo an, ja, dass dieser Junge mir so erwachsen und so überlegen vorkam und dass ich plötzlich meinte, dass er mich verachtete und dass er sich eben im Zimmer in Druck gesetzt hat, das nehme ich jedenfalls an, nach dem, was ich später kennenlernte, weil er mit einem Glas Wasser ins Zimmer ging und wir sind dann abends noch losgegangen im Zaun und ich fand es also das erste Mal im Zaun unheimlich mies, ja, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich habe mir zum Beispiel den Laden sehr viel sauberer und heller vorgestellt. Stattdessen mich also erstmal in ein dunkles Loch reingekam, so dachte ich mir. Und die Decke war unheimlich niedrig und es erinnerte alles an eine Kommune oder ein bisschen, ich wollte das alles ein bisschen abgefahrener haben, so ein bisschen. Ja, es war nachher auf eine ganz andere Weise abgefahren, wie ich nachher später rausstellte. Und ich fühlte mich in dieser ganzen Soundgemeinschaft als Außenseiter. Man traute mich noch nicht mal aufzustehen, weil ich Angst habe, dass die Leute mich anstarren, ja. Also die ganze Nacht, ich habe darauf gewartet, dass es 5 Uhr morgens ist, dass der Laden Schluss ist und dass ich irgendwo schlafen kann, ja. Und meine Freundin, die Cassie, lebte sich sehr viel schneller ein, weil sie mit der Peggy die ganze Zeit hin und her lief und Ausschau nach guten Jungs hielten. Und ich wusste im Moment auch nicht so genau, was ich da tun sollte. Die Clique war den Abend nicht im Sound, die sind nach dem Haus, sind wieder gleich nach Hause gefahren. Ich war so die ganze Nacht da und bin sogar einmal eingeschlafen, weil mir unheimlich langweilig war. Und ansonsten fand ich diesen Laden irgendwo scheiße, aber ich wollte es den anderen eben nicht sagen, ja. Und als ich dann eben, wir sind also dann morgens um 5 rausgekommen. Ich war so unheimlich müde und kaputt. Ich war den Abend, habe auch nichts geraucht, gar nichts. Und bekam dann auch noch Bauchschmerzen, ne? Und kam da also wirklich ganz krumm und kaputt aus dem Laden raus. Und dann, Cassie war dann auf einmal irgendwo verschwunden und sagte, sie schläft da noch bei Peggy und so weiter und ich kann dann mal sehen, wo ich bleibe. Ja, dann bin ich also erstmal in der U-Bahn rausgeholt worden. Ich bin bis zur Endstation gefahren, das muss ich ja sowieso. Und bin dann bis nach Rudow gefahren und war also total kaputt und müde. Und habe meiner Mutter dann eben erzählt, dass ich mit Cassie schon früh aufgestanden bin, dass ich jetzt schon nach Hause wollte. Und da hat sich meine Mutter, hat auch nichts weiter gesagt. Mich ins Bett gelegt und war wirklich froh, in dem Moment in meinem Bett zu liegen. Und irgendwo hatte ich den Drang danach, mit jemandem darüber zu sprechen, der mich versteht, wenn ich sage, dass ich es scheiße finde da. Und ich wollte überhaupt irgendjemandem erzählen, dass ich da war. Und deshalb bin ich dann zum Mittag schon wieder aufgestanden und erzählte dann am Mittagstisch ganz einfach, du, hör mal, Mut, ich war gestern Abend mit Cassie zu seinem Sound. Es war eigentlich ganz gut, es ist unheimlich groß, der Laden, es ist ein Kino drin. Aber irgendwo habe ich nicht dieses Verständnis gefunden. Meine Mutter hätte mich vielleicht viel, viel näher, intensiver fragen müssen, ob ich es auch wirklich gut davon. Aber ich wollte einfach mit irgendjemandem darüber sprechen. Und das ist vielleicht nachher auch irgendwo noch positiv, dass ich mit meiner Mutter nachher sehr oft über irgendwelche Probleme sprach. Und ich kam nachher immer weiter von Cassie ab, und zwar war das nämlich an einem Samstagabend mal, dass die Mutter uns, ihre Mutter uns verbot, überhaupt nochmal zusammen zu sein. Also wir regelten das wieder so, Cassie schläft bei mir und wir waren den Abend nicht im Sound. Wie gesagt, also ich war bis dahin schon zweimal da und fand es also immer noch nicht sehr gut. Und also ich habe mit Cassie erstmal vorher noch im Haus der Mitte, haben wir beide also 2 Flaschen Wein leer gemacht, so beim Erzählen. Wir haben also noch eine tierische Pfeife geraucht mit ein paar Leuten zusammen. Und Cassie ist dann auf einmal auf ihren Moralischen gekommen und fing an zu weinen und war plötzlich verschwunden. Ich hatte schon eine unheimliche Angst um sie, weil sie noch ein paar Ephedrin eingeworfen hat. Und da fängt man sowieso manchmal einfach an zu heulen und man weiß überhaupt nicht warum. Und wie ich dann später so wusste, ist Cassie also so voll, wie sie war. Und dass sie auch überhaupt keinen Durchblick mehr hatte, weil sie so voll gekifft war. Ging sie also zur U-Bahn, kaufte sich da Pommes frites, die sie aber auch nicht irgendwie befriedigten, und warf sie also einfach neben sich. Und pennte also so langsam auf der U-Bahn ein, auf der Bank hinten. Und plötzlich kam die U-Bahn und die Mutter steigt aus. Die kam also gerade von der Arbeit. Die ist ein bisschen später geblieben, weil sie in der Sauna arbeitet. Und da muss sie abends manchmal noch arbeiten. Steigt aus und sieht ihre Tochter da nun also voll breit auf der Bank hängen. Irgendwann abends um 10, wo wir eigentlich schon längst im Bett liegen sollten, bei uns zu Hause. Wir hatten nämlich damals kein Telefon, das war das Gute dabei. Und die Mutter stieg also aus, ging zu Cassie hin und klebte ihr gleich links und rechts eine und schleppte sie dann ab nach Hause. So wie Cassie mir das nächste Tag erzählte, wusste sie überhaupt nicht mehr viel davon, sondern dass sie zu Hause erstmal gekotzt hat und sich dann gleich ins Bett legte und geschlafen hat. Und seitdem war das dann irgendwie aus mit Schlafen bei mir und überhaupt noch Freundschaft mit mir. Da war die Mutter also sehr frustriert von. Und ich hang also praktisch alleine da und musste jetzt praktisch mir meine Freunde da im Sound musste ich also alleine hingehen. Und dann traf sich auf einen Freitag, dass ich jetzt schon mittlerweile meine Mutter fragt, ob ich ins Sound gehen darf. Und ich durfte bis zur letzten U-Bahn bleiben. Die letzte U-Bahn fährt also um 12:30. Und da ging es dann einen Freitag mal, dass ich ins Haus der Mitte kam. Dann habe ich mir schon vorher in der Apotheke Ephedrin gekauft, habe davon mittlerweile schon nicht mehr 2, sondern 4 bis 5 eingeschmissen und war trotz des Beats unheimlich geil irgendwo drauf, ja. Also ich habe überhaupt nicht mehr an Vergangenheit gedacht, ich war einfach nur da, aber auch nicht irgendwie bewusst, sondern schwebte einfach in einer ganz tollen, rauschigen Welt. Und ich ging also abends zur U-Bahn und setzte mich in die U-Bahn und fand es unheimlich geil, dass also von Station zu Station mehr Leute zustiegen, wo ich genau wusste, dass sie in Sound fahren, weil sie einfach halt so aussah mit langen Haaren, unheimlich schick, Aufmachung und eben die Stars des Sounds, ja, das ganze Image. Und dann bin ich Möckernbrücke umgestiegen und bin also unheimlich geil drauf gewesen und komme also die Treppe runter im Sound und fühlte mich schon irgendwie plötzlich, als ich runterkam, obwohl ich sie beiden Mal nicht das gefunden habe, was ich wollte, dass ich eben so bekifft war, dass ich mich plötzlich in diese Gemeinschaft, dass mich die Leute überhaupt nicht mehr kümmerten. Ich war also bekifft und das reichte mir. Also ich habe in dem Moment meine Befriedigung im Rauschgift gefunden und nirgendwo anders. Und bin die Treppe runtergegangen und stoß mit einem Jungen zusammen, den ich also vom ersten Moment an unheimlich cool fand. Und wir kamen auch irgendwie sofort ins Gespräch. Und je länger ich mit diesem Jungen am Abend sprach, umso mehr verknallte ich mich in ihn. So das erste Mal, dass ich überhaupt einen Jungen astrein fand. Und mir gefiel seine ruhige Art, seine vertrauensvolle Art irgendwie. Ich glaube, ich suchte in ihm noch nicht mal einen Freund, sondern irgendwo einen Ersatz der Liebe, ja. Weil er so unheimlich liebevoll war und sich plötzlich am ersten Abend schon merkte, dass wir den gleichen Musikgeschmack haben. Überhaupt in allen Sachen vollkommen gleich waren. Die waren zu gleich. Aber das erkannte ich den Abend eben noch nicht. Und ich bin also nächsten Tag wieder hin und lernte also die ganze andere Clique kennen. Und auch meinen späteren Freund Detlef. Und fand diese Gruppe also unheimlich geil, alleine was sie schon am Tag machten. Jetzt hatte ich endlich mal einen Grund erst Sonntagabends wieder nach Hause zu kommen, indem ich dachte, ich war den ganzen Tag mit Cassie unterwegs, weil diese Leute nach fünf, wenn der Sound zumachte, sind wir irgendwo noch hingefahren, wir sind auf Ausstellungen gefahren oder sind in den Wald gefahren oder sind den ganzen Tag im Strand Bad Bannsee geblieben. Aber ich lebte mich da eigentlich ziemlich schnell ein, ich wusste, was die Leute hören wollten und was nicht und da die Sache einfach ganz gelöst und was ich auch noch sehr gut fand, dass wenn wir Trips warfen, alle zusammen, waren mal 10 Mann in der Clique und alle zusammen dann. Durch diese Clique, die ich im Sound kennenlernte, die ich nur am Wochenende sah, sonst nie, weil sie meistens arbeiten ging oder zur Schule und an vollkommen verschiedenen Teilen in Berlin wohnten, am anderen Ende vielleicht, und dass ich deshalb die andere Clique, in der ich war, ich sonderte mich irgendwie von ihnen ab, aber im Guten. Wir stritten uns nicht, sondern wenn wir uns im Haus der Mitte sahen, war alles immer noch klar. Und ich wurde also noch mehr denn je akzeptiert von diesen Leuten, weil ich eben fast nur noch im Sound war. Und dass man mich freitags, wenn ich da war, schon regelrecht fragte, ob sie nachher mit mir mitkommen könnten, wenn ich im Sound gehe, ja. Sag ich, ja, bis im Sound, ja, aber dann gehe ich meine eigenen Wege. Und das imponierte den Leuten noch irgendwie. Aber ich sonderte mich immer mehr von ihnen ab, weil ich auf einem immer weiteren Weg war, immer mehr in die Scheiße hinein, im Edge entgegen, unbewusst. Was bei dieser Clique alles ein bisschen langsamer ablief, denn die fing ja erst an, als bei mir der Weg bald schon zu Ende war. Als ich das erste Mal schon richtig auf die Schnauze fiel mit Fixen, als ich nachher ihnen schon sagte, dass es keinen Sinn hat und so. Diese Jugendlichen wollen in irgendeine Clique rein, also die, sie bewundern Jugendliche, die kippen oder die weiter sind, die einen Trip schmeißen oder die fixen, da wollen sie hin. Also sie wollen dazugehören. Wie könntest du ihnen klar machen, dass das eben eine Sackgasse sein könnte? Ich habe mir das auch schon oft überlegt, wie ich mir selber das klar machen kann. Ich selber kann mich natürlich jetzt dieser Versuchung, kann ich widerstehen, weil ich weiß, wenn man erstmal da drin ist, dann bewegt man sich sowieso immer auf dem gleichen Fleck. Nur, diese Leute sind schon mal irgendwo dadurch so ein bisschen faszinierend anderen Jugendlichen gegenüber, weil sie irgendwo immer ein paar Weisheiten bei sich haben. Und ob das Haschisch ist oder Age, das ist, bleibt sich doch nachher ziemlich gleich. Es ist wirklich nur eine Sackgasse. Dann haben wir eine Pinte am Bahnhof aufgesucht und da war ich das erste Mal im Leben im Bahnhof Zoo und habe das erste Mal Elend gesehen, und zwar ein paar alte Penner, die in ihrer eigenen Kotze lagen, und wir sind einmal durchgegangen. Ich hatte also einen unheimlich miesen Eindruck vom Bahnhof Zoo bekommen, wo sich ja später nachher noch mein ganzes Fixerleben abspielte. Und Und dann sind wir von da aus wieder weg und sind in so eine kleine Kneipe gegangen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, Mensch. Und haben da Kaffee getrunken. Und ich bin dann von da aus nach Hause gefahren und hatte da beinahe die ersten Anzeichen, dass ich das erste Mal auf den Horror kam, weil ich ich hatte so ein Poster, wo eine Negerin drauf ist mit einem Joint. Und da war unten in der rechten Ecke so ein kleiner blauer Fleck, der verwandelte sich plötzlich zu so einem Frankenstein-Gesicht, so mit einem Zylinder. Dieses Gesicht habe ich nachher also andauernd auf Trip gesehen. Das ist so ein typisches Horrorgesicht, wenn man auf Trip ist, ne? Mit markanten Gesichtszügen und einem Zylinder und ganz schmalen Lippen, also so ein ekelhaftes Ding, ja. Aber ich habe es zu der Zeit noch ganz gut drauf gehabt, mich auf was anderes zu konzentrieren und habe dieses Monster, das ich da gesehen habe, vielleicht noch 5 Minuten irgendwie immer irgendwo Angst vor gehabt, dass ich es wieder irgendwo sehe, aber es ging darin ziemlich schnell weg. Und da ich so müde war, schlief ich also auch gleich ein und wachte nach 2 Stunden wieder auf und sah also plötzlich auch das ganze Zimmer vollkommen grün, wie diesen Leuchtflummi, einfach nur weil die Sonne langsam aufging und das Zimmer plötzlich in einem anderen Licht stand. Und bin dann auch eingeschlafen, bin gegen Mittag aufgewacht und ich wachte mit einem ganz flauen, stumpfsinnigen Gefühl wach. Also ich wachte auf und ich machte meine Routinegänge, ich ging zur Toilette und putzte mir meine Zähne und wusch mich und an sich, ich guckte mich dann, glaube ich, auch das erste Mal seit langem mal wieder richtig im Spiegel an und hasste mich plötzlich selbst, ja. Und hab gedacht, na, ach, was bist du bloß für eine und dass die Leute einfach so mit dir Schluss machen. Und da, an dir muss da irgendwas sein, was fehlt. Und ich sah auch plötzlich, dass ich also unheimlich kaputt aussah und tiefe Ränder unter den Augen hatte. Und ich hatte aber zu der Zeit also überhaupt noch nie Pickel oder so. Aber meine Haut sah irgendwie unrein und fettig aus. Und ich fühlte mich auch unheimlich schlecht und ich magerte also immer mehr ab. Ja, ich musste also praktisch schon jede Woche meine Hose enger nähen, dass sie also überhaupt noch irgendwo saß, ja. Ich nahm überhaupt keine Trips und nichts, weil zu der Zeit, also ich mindestens 2 Mal in der Woche einen Trip geworfen, ne? Und ich ließ es also vollkommen sein, ich rauchte einfach nur noch und trank unheimlich viel Tee mit Dope drinne. Aber ansonsten ließ ich diese Tabletten einfach sein. Ich wollte einfach keine aufpeitschenden Tabletten haben. Ich wollte einfach ganz cool leben und ich wollte einfach, dass ich nichts mehr, ich habe es auch nachher geschafft, dass ich nachher nichts mehr liebte und dass ich meine ganzen Gefühle einfach ein bisschen unter Kontrolle hatte. Ich wollte einfach für nichts mehr ein Gefühl haben. Ich wollte einfach alleine sein für mich selbst. Und dann kam auch wieder der ersehnte Freitag. Und ich habe meine Haare also einfach ungekämmt gelassen, was mir irgendwie, glaube ich, ein Aussehen von einer Geheimnis, ich weiß nicht, ich wollte mich irgendwie geheimnisvoll machen. Ne? Ich wollte, dass niemand durch mich durchblickt. Das ist mir nachher auch sehr gut gelungen, muss ich sagen, so wie ich das selber so sagen kann. Ich kam also rund, das war also ein unheimlicher Erfolg, ja. Und dann habe ich mich gleich abends darum gekümmert, ein paar Valiums aufzureißen. Und habe Bier getrunken und habe eine Mandrax dazu geworfen und hab die ganze Nacht eigentlich geschlafen im Sound. Und ich hatte mir geborgt einen Jeanshut, den habe ich da einen Freund getroffen unten im Sound und habe gefragt, ob ich mal seinen Hut haben kann. Habe mir den bis sonst wohin gezogen ins Gesicht und habe mich in die Ecke gepflanzt und habe da die ganze Nacht geschlafen. Und das war, glaube ich, auch der Anfangspunkt, wo unsere ganze Clique im Sound langsam auseinanderging. Und ja, sie ging langsam auseinander. Und ich habe dieses Wochenende, wo ich da war, meine Mutter also gleich ernsthaft gefragt. Zu der Zeit waren nämlich Winterferien, glaube ich. Winterferien. Und ob ich also über Silvester, diese ganzen Feiertage, über Nacht da bleiben könnte, jeden Tag. Und komischerweise, ich durfte. Da habe ich mich also unheimlich drüber gefreut. Und dann begab es sich auch irgendwie so, dass ich zu Detlef irgendwo eine tiefere Zuneigung hatte. Einfach so. Ich, Ich kannte ihn ja schon viel vorher, aber je mehr ich so mit ihm zusammen war, umso vertrauter wurde er mir. Ich habe mit ihm richtig so, manchmal richtig sorgenfreie Tage erlebt, also Nächte kann man ja wohl sagen, ja. Und ich habe ihn an einem Sonntagnachmittag, als wir mal von der Grünen Woche kamen, da waren wir beide aber alleine, da sind wir zu mir nach Hause gegangen und haben wir da beide Mittag gegessen und ich fand das richtig cool, ja. Wir merkten, dass wir irgendwie was gemeinsam hatten, ja, aber auch nicht viel. Wir hatten viel Meinungsverschiedenheiten, aber wir kamen immer irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner, weil eben niemand versucht hat, auf seinen eigenen Standpunkten stehen zu bleiben. Und ich ging also auf ihn ein und er auf mich und ich fand Detlef auf eine Art unheimlich niedlich und man konnte sich, obwohl er irgendwo ein bisschen kindlich aussah und verspielt, bei ihm geborgen fühlen. Und je mehr ich also mit Detlef zusammen sah, umso mehr verknallte ich mich in ihn, ja. Und dann kam an einem Tag also ein sehr mieses Kapitel. Ich bin also Freitagabend runter, mich nicht gefreut, dass ich Detlef gesehen habe. Aber ich merkte plötzlich, dass die Interesse für mich im Moment gestorben war. Da war irgendwas viel Interessantes im Gespräch. Er saß nämlich neben so einer Braut. Sie sah so sehr dick und irgendwie dumm sah sie aus. Und ich setzte mich also dazu und hörte einfach mal zu, was da so interessant ist, dass er bloß ganz kurz mir sagte, hallo Christiane, ja, und wollte eigentlich gar nichts, sonst fing mir gleich an, über irgendwas zu reden. Und da hörte ich dann plötzlich, dass es um Edge ging. Detlef wollte also gerne mal Edge ausprobieren. Und als ich überhaupt schon mal alleine gehört habe, habe ich also sofort in dieses Gespräch damit reingefunkt und habe sofort gesagt, was willst du machen? Du willst Edge? Und so mal, Alter, bist du bekloppt und so, ne? Und dadurch hat er sich überhaupt nicht beirren lassen. Und ja, ich kann ihn vielleicht in dem Moment in eine Zweifelslage gebracht haben, dass er sich doch noch irgendwie, ich hätte viel mehr auf ihn einreden müssen, aber ich war so empört darüber, dass er Edge nimmt, mich wie kann man muss. Ich habe gesagt, Mensch, Alter, schmeiß lieber drei Trips auf einmal, ja, aber doch kein Edge, Mann. Und er war also davon irgendwie so begeistert, er wollte das jedenfalls mal ausprobieren. Und da habe ich vielleicht einen ganz großen Fehler gemacht. Ich hätte Einfluss auf ihn gehabt, aber ich habe gesagt, Detlef, ich will nie wieder was mit dir zu tun haben und ich möchte dich auch nicht mehr bitten, mich überhaupt nochmal anzusprechen, wenn du Edge nimmst, und bin gegangen. Und Detlef hat sich den Abend in Druck gesetzt, hat das erste Mal gedrückt, also gar nicht erst gesneeft oder so, sondern gleich gedrückt. Und für mich brach einfach eine Welt zusammen, denn mit ihm zusammen fixte er noch seinen Freund Bernd das erste Mal. Und ich ging an ihn vorbei und sie sahen unheimlich glücklich aus und das interessierte sie nicht mehr. Und ich fand es irgendwie unheimlich gemein, dass er mich überhaupt nicht mehr beachtete, dass ihm das so egal war. Und ich musste also sehen, dass also in jeder Woche mehr aus unserer Clique anfing zu fixen, ja. Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Dokumentarbericht in drei Teilen aus der Berliner Drogenszene. Nach den Tonbandprotokollen des gleichnamigen Buches von Horst Rieck und Kai Herrmann. Dramaturgie Jörg Jannings. Ton Christian Anders. Schnitt Susanne Hohensee. Assistenz Ingrid Tribowski.